Hast du mich gerufen? Wurstel! Jetzt weiß ich es, wie dumm ich war. Weil es nämlich in meiner Hand geschrieben steht, dass du einen Schwarzen kriegst. Einen Raufankerer. Woher weißt du denn das? Ein Kind hatte mir reingehängt und dann hatte mich sitzen lassen. Vater, du warst das? Natürlich. Ein Hinnenmann, der vom Glanz ihrer Augen geblendet. Das warst du auch? Und in dein Backen zwacken. Du Kerl, du! Lass gut sein, Colombine. Vergiss die Dummheiten. Wir werden schon gut miteinander leben. Wenn wir uns nur recht lieb haben.